Hallo und willkommen zum zweiten Podcast der Piraten aus Mittelfranken. Heute bin ich zusammen mit Fabian Lindner, dem neuen politischen Geschäftsführer aus Mittelfranken. Guten Abend. Mit Michael Bengel, unserem Stadtrat aus Nürnberg, der auch unser neuer Vorsitzender in Mittelfranken ist. Und Daniel Gruber, den Bezirksrat aus Mittelfranken und neuer Beisitzer in Mittelfranken. Ahoi. Ja, letztes Mal waren wir nur zu zweit, heute gleich zu viert. Wir verdoppeln einfach mal unsere geballte Informationskraft. Und am Wochenende fand der Bezirkstag in Mittelfranken statt. Wir hatten auch Besuch aus anderen Bezirken und vom Bundesvorstand. Wie fandet ihr es? Hat es euch Spaß gemacht? Ihr wurdet ja alle gewählt. Habt ihr damit gerechnet? Fabian? Also es war jetzt, glaube ich, mein dritter oder vierter Bezirkstag und ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz so genau zum Detail an die anderen erinnern, aber ich fand den jetzt eigentlich fast schon mit einer gewissen Aufbruchsstimmung. Ich fand es auch cool, dass der Bundesvorstand da war, zumindest ein paar Vertreter. Und du hast vergessen, der Landesvorstand war ja auch da, also zumindest teilweise, der Genseck war ja mit da. Und insofern, ich fand die Stimmung eigentlich ziemlich locker und es war eigentlich für unsere Krisenlage eigentlich eine ziemlich gute Stimmung eigentlich. Und ich habe schon so ein bisschen so einen Aufbruch und Motivation verspürt. Also ich fand es eigentlich einen guten Erfolg. Michael? Ja, also ich meine, vom Landesvorstand waren ja am Schluss drei da, also der Schatzi, der Genseck und der Stellvertreter, der Max war ja immerhin Stellvertreter, und vom Bundesvorstand waren immerhin zwei da, der Marc und der Sikor. Deswegen fand ich das eigentlich schon ganz nett, dass sie noch vorbeigeschaut haben. Ansonsten ging es mir wie euch, war mal wieder angetan, mehr als fünf Piraten auf einem Haufen zu sehen und sich mit ihnen zu unterhalten. Und also ich fand meine Kandidatur und meine Wahl schon spannend, weil ich jetzt nicht hundertprozentig oder weil ich mir nicht sicher war, wie es ankommt und ob ich dann gewählt werde als Vorsitzender. Daniel? Ja, also zunächst mal muss ich kurz korrigieren, wir reden vom Bezirksparteitag, ihr habt jetzt beide Bezirkstag gesagt, das könnte man missverstehen. Im Prinzip kann ich mich nur wiederholen, also ich fand es auch schön, dass mal wieder so viele Leute da waren und auch die Stimmung war sehr gut. Was letztendlich ja auch der Grund war, wieso ich dann spontan doch noch kandidiert habe, was ich ja eigentlich nicht vorhatte. Insofern habe ich mit meiner Wahl vor dem Parteitag jedenfalls nicht gerechnet, weil ich eigentlich damit schon abgeschlossen habe für dieses Jahr mit Vorstand. Ja, ich kann auch sagen, ich kam leider ein paar Minuten zu spät, aber es war wirklich schön, wieder ein paar Piraten zu treffen und ich will es auch nicht verschweigen, ich wurde auch zum Beisitzenden gewählt. Vorher gab es natürlich eine Kampfabstimmung, wie es so schön heißt, mit Fabian zum politischen Geschäftsführer. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt ganz froh, dass es eher Beisitzer geworden ist. Danke. bitte. Fabian, du hast ja da auch einfach mal noch mehr Zeit. Du bist ja noch jung, du hast da noch viel Energie. Im Gegensatz zu uns älteren Semestern. Du mich auch. Michael, was möchtest du im nächsten Jahr erreichen als Vorsitzender im Bezirk Mittelfranken? Nee, im Prinzip das, was ich in meiner Antrittsrede eigentlich auch schon oder in meiner Bewerbungsrede auch gesagt habe. Also ich denke, wir müssen zumindest vom Technischen und vom Ablauf her mal wieder dahin, wo wir eigentlich cool waren. Also bei den Wahlen vor 2011, 2012, da waren wir noch digitaler unterwegs, als wir das heute sind. Du konntest aktiv bei die Wahlkämpfe von daheim aus dabei sein. Du konntest dir das anschauen. Es gab Wohnzimmerkino mit Chat, wo du mitchecken konntest. Und das ist uns eigentlich, und das hat allerdings so ich kann dabei sein und ich kann auch Einfluss haben. Und ich kriege eigentlich ziemlich viel mit. Und ich denke, das hat wahnsinnig viel Leute auch, glaube ich, an der Partei begeistert und mitgezogen. Und das ist uns halt ein wenig so weggebrochen. Und ich denke, so dieses Know-how müssen wir uns wieder ein wenig anfressen. Hast du da schon eine Idee, wie du das am besten machen möchtest? Na, ich habe jetzt ja engagierte Besitzer und einen politischen Geschäftsführer. Und ich denke, so der erste Schritt ist einmal zu denen zu gehen, die das damals gemacht haben, also Merl und Patrick, und mal fragen, was die für Technik hatten, und schauen, ob man das dann selber besorgt und wie man das macht. Und dann halt ein wenig so, also ich denke, der erste Schritt ist ein wenig so wirklich so, die Technik wieder hinzustellen, also und dann halt so zu nutzen, wie wir es jetzt auch wieder machen. Also jetzt mit einem Podcast anfangen. Der nächste Schritt wäre halt, wenn das Ganze technisch abgeklärt ist, dann halt mal aus der Geschäftsstelle so ein Videopodcast zu machen und so weiter und so fort, dass man dann bei den kommenden Wahlkämpfen halt auch wieder sowas machen können. Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Fabian, was ist deine Agenda sozusagen? Ich habe mir in den letzten Tagen schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe mir auch schon im Vorfeld Gedanken gemacht, weil ich wäre nicht einfach so ohne Kopf einfach in die Kandidatur reingerannt. Ich hatte da letzte Woche, da war ja auch der Michael dabei, mit dem SECOM, mit dem Bundesvorsitzenden, den Stammtischbesuch gehabt in Neumarkt. Da hat er uns ein paar nette Ideen von einem Marketing-Experten präsentiert, die ich im Ansatz gut finde, in der Umsetzung aber doch etwas kritisch sah. Und ich würde gerne so die Vorstellung, wie ich sie habe, gerne mal ausprobieren. Da will ich auf jeden Fall auf der nächsten Vorstandssitzung mal mit euch auch dann im Detail drüber sprechen und auch mit dem Rest des Vorstands bereden, wie wir das am besten umsetzen und wo. Ob wir es in Nürnberg machen oder erstmal in Fürth oder keine Ahnung. Also diese Aktionen, da will ich auf jeden Fall planen. Das hat was mit Aufmerksamkeit erregen zu tun. Dann, das hatte ich in meiner Präsentation oder meiner Vorstellung auch gesagt, ich würde gerne Infostände besser kombinieren oder besser konzentrieren und vielleicht im Bezirk an sich planen oder zumindest mithelfen. Das heißt also, die KVs nicht so alleine lassen, dass jeder vor sich hinwurschtelt, sondern so den Bezirk ein bisschen so mit einschalten und nachfragen, wo findet ein Infostand statt? Was braucht ihr noch an Material? Braucht ihr noch Manpower? Sollen wir Leute schicken? Sollen wir vom Vorstand auch mit hinkommen, vielleicht sie mit anpacken, damit das Ganze erstens professioneller wirkt und zweitens einfach auch ein bisschen mehr vielleicht Durchschlagskraft bekommt? Und zu guter Letzt sehe ich es auch so wie Michael, da habe ich jetzt keinen konkreten Plan dazu, aber ich sehe es auch so, wir müssen auf jeden Fall wieder anders werden als die anderen. Ich glaube, wir haben uns durch die Kritik, dass wir kein Programm hätten und keine Ideen hätten und keine Ahnung, nur alles kostenlos wollen, haben wir uns zu sehr professionalisiert und deswegen haben wir viele Protest- und auch Nichtwähler verloren. Und ich glaube, hier müssen wir wieder, wie ich es auch damals, also bei der Ankündigung gesagt habe, wieder eine richtige Tiefe werden. Die Leute müssen wieder sehen, so Piraten, die sind anders, die machen einen neuen Ansatz, andere Politik. Und ich glaube, das schaffen wir nur durch Aktionen und zwar auch durch verrückte oder coole Aktionen einfach. Also so Flashmob-mäßig einfach auftreten, irgendwas machen, Überwachung, was ich Leuten hinterherlaufen und sie irgendwie, keine Ahnung, in Verlegenheit bringen, irgendwelche Aktionen, wo die Leute wieder sehen, Moment mal, ist irgendwie komisch, ist neu, ist anders, Piraten, euch gibt's noch und ihr seid ganz schön verrückt, finde ich cool. Also irgendwie, dass wir das vielleicht wieder schaffen. Dazu müssen wir uns auf jeden Fall dann noch mehr Aktionen überlegen. Also die Infostände über einen Bezirk steuern sozusagen. Nicht steuern, aber also unterstützen halt. Also jetzt die Infostände müssen ja in den KVs selber angemeldet werden bei den entsprechenden Verwaltungen. Das können wir im Bezirk jetzt nicht machen, wäre mir auch zu viel Arbeit. Aber wir haben ja diesen Bayern-Kalender, wo Termine drin stehen, dass wir hier als Bezirk schaffen, die KVs dazu anzustift treiben, dass sie dort auch ihre Infostände regelmäßig und zuverlässig eintragen, damit wir im Bezirk auch wissen, wann was ist und wo. Und dann dort vielleicht auch einfach medial aufmerksam machen, also über Facebook, Twitter etc. Hey Leute, am so und so viel ist in Ansbach Infostand, kommt bitte mit hin, brauchen Hilfe. Und dass auch wir im Bezirk selber was machen. Also jetzt in Fürth haben wir so eine Square Flag gekauft gehabt, also so eine große Standflagge, so keine Ahnung, 1,80 Meter groß, dass wir auch zum Beispiel Material anderen zur Verfügung stellen, zu so einem Infostand, dass die einfach tiefer werden, dass wir da unsere Kräfte bündeln, damit nicht jeder Infostand das komplette Material braucht. Oder dass wir halt einmal generell überlegen, wie wir mal Infostände vielleicht anders machen können, weil im Prinzip sind wir mit unserem Infostand eigentlich ziemlich konservativ geworden. Also das sind wir jetzt inzwischen so wie jede andere Partei. Und ich denke, da müssen wir auch mal überlegen, ob wir es nicht wegen wieder aufbauen oder wegen anders. Da fällt mir immer ein, ich weiß es jedes Mal wieder nicht, welch irgendein Landesverband, ich glaube im Norden war es oder so, die haben doch diese, die Black Pearl oder so, also die Orange Pearl oder so, die haben nur so ein Segelboot orange angemalt mit Piraten drauf und haben das immer auf so einem Hänger hinten drauf und stellen in die Fußgängerzone. Sowas zum Beispiel finde ich mega cool. Schön haben wir in der Bucht. Gut, jetzt müssen wir es nur noch überall hinkriegen. Aber Michael, wie sollte denn ein Infostand anders sein? Also was sollte man anders machen? Oder was könnte man anders machen? Na, ich meine, wir sind die Piraten und ich denke, wir müssen uns mal überlegen, wie wir das wieder anders machen, weil ich meine, ein Infostand in die Stadt zu stellen, bringt eigentlich relativ gar nichts, außer dass die Leute, die schon immer was loswerden wollten, dir dann die Verschwörungstheorie per Excellence erzählen. Aber der würde ich weder wählen, noch werden die meisten die Infomaterial mitten anlegen. Also das Einzige, was die meistens mitnehmen, ist, ach, die Piraten gibt's noch und da stehen sie. Aber das ist, glaube ich, nicht relevant. Ich denke, es ist auch meiner Meinung nach noch ein Schritt zu weit, jetzt wieder zu überlegen, wie gehen wir an die Wähler ran. Wir müssen erst einmal uns überlegen, wie können wir unsere Mitglieder wieder motivieren oder wie können wir bei unserer Zielgruppe, die wir uns mal vielleicht einmal überlegen sollten, wie die eigentlich ausschaut, wie können wir bei denen wieder punkten, weil ich denke, über Mund-zu-Mund-Propaganda, da kriegst du viel mehr, als wenn du dich am Samstag in Eiseskälte in die Fußgängerzone stellst, weil das, glaube ich, da kriegst du effektiv eigentlich wenig. Also ich denke, im Sommer können wir wieder irgendwas Cooles machen oder wir machen es halt irgendwie anders, so wie der Fabian schon gemeint hat, mit irgendwelchen coolen Aktionen oder irgend sowas. Ich finde in dem Zusammenhang, ich fand auch die Idee vom Bundesvorstand oder von der Bundespresse mit diesen Themenwochen, die sie jetzt machen wollen, dass sie alle Vierteljahre so eine Themenwoche machen, wo sie ein Piratenthema konzentriert mit Flyer und Werbematerial bewerben wollen. Die Idee finde ich an sich auch gut. Ich glaube nur, jetzt letzte Themenwoche war ja Open Antrag. Die bringt natürlich, wenn man keine Wahl hat und auch jetzt bei Open Antrag speziell keinen Abgeordneten in seinem Verband hat, relativ wenig. Ich finde aber die Idee an sich gut, dass man sich thematisch aufstellt. Also ich glaube, dass wir das auch in Mittelfranken im Bezirk gut machen können, dass wir Themenschwerpunkte setzen und die ackern und da entsprechend dann, wie Michael sagt, auf die Wähler zugehen und das zuschneiden. Also nicht einfach nur plump unser Grundsatzprogramm bewerben mit 1000 Flyern, so ja, für was stehen wir, für das, sondern konzentrierter arbeiten und in kleinen Schritten daran arbeiten. Ja, das sind ja schon mal gute Ideen. Aber um auf Daniel noch zu kommen, du hast dich ja relativ kurzfristig entschlossen, nochmal Beisitzer zu werden. Hast du irgendetwas, worauf du dich besonders stürzen möchtest? Naja, ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir wieder mit Aktionen irgendeiner Art auftreten, dass wir einfach, ich sag's jetzt mal, unsere Arbeit als Partei tun, wieder auftreten mit Themen, mit sonst was und wenn sich wieder was in der Partei tut, dann so hoffe ich, dass die Motivation auch innerparteilich wieder besser wird. Und wenn wieder mehr Motivation da ist, dann läuft der Rest eigentlich auch wieder von selbst, weil dann wird es ein Selbstläufer, wenn wieder die Lust und der Spaß an der Arbeit da ist, so wie das eben halt vor ein paar Jahren noch ganz selbstverständlich war. Und ich denke, wir sollten gucken, dass wir da hinkommen und als Bezirksvorstand speziell eben versuchen, dass man es den Kreisen Angebote macht, wie sie eben mit möglichst wenig Aufwand an Aktionen teilnehmen können und allgemein versuchen, so ein Wir-Gefühl wieder zu schaffen. Das ist, denke ich, ganz wichtig und daran sollten wir im nächsten Jahr arbeiten und versuchen, da irgendwie wieder auf einen guten Weg zu kommen. Ja, also wir haben sozusagen viel vor. Und dann sind wir alle mal gespannt, wie wir das schaffen. Wir treffen uns am nächsten Mittwoch, am 25. November um 19.30 Uhr in der Bucht in Nürnberg und haben da die erste reguläre Vorstandssitzung. Wer möchte, kann gern vorbeikommen. Alternativ übertragen wir das, glaube ich, auch ins Mumble. Müssen wir mal schauen, ob die Technik dann auch so funktioniert. Jetzt, wo wir schon zwei Abgeordnete sozusagen Mandatsträger haben, wie läuft es mit dem Haushalt? Der ist ja jetzt demnächst, wird er beschlossen für nächstes Jahr. Ich würde mit Daniel diesmal anfangen. Okay, bei uns sieht es so aus. Der Haushaltsentwurf, der wurde jetzt vor ein paar Wochen quasi eingebracht im Bezirkstag. Jetzt vorgestern war der inoffizielle oder der gewünschte Einreichungsschluss für Anträge. In Wirklichkeit kann man ja bis kurz vorher Anträge stellen, aber die Verwaltung bittet immer darum, das ein bisschen eher zu kriegen. Von daher haben jetzt alle Fraktionen ihre Anträge gestellt. Ich kenne auch schon die Anträge von einigen Fraktionen, noch nicht von allen. Und beschlossen wird er dann am 6. Dezember, Anfang Dezember auf jeden Fall, ist die Haushaltssitzung. Und da wird es so wieder eine sehr spannende Geschichte, weil wir ja im Bezirk keine eindeutigen Mehrheiten haben. Eher so eine 15-15 Situation in den meisten Themen. Und im letzten Jahr war das ja ziemlich interessant, weil wir ja den Haushalt erstmal, also der Haushalt erstmal keine Mehrheit gekriegt hat. Und das dann natürlich eine unschöne Öffentlichkeitswirkung ist, aber mal gucken, wie es dieses Jahr läuft, ob sich die CSU kompromissbereiter erklärt wie letztes Jahr oder ob das wieder so ein gegen die Wand laufen wird. Darf ich kurz fragen, die Haushaltssitzung Anfang Dezember, ist die dann öffentlich oder nicht öffentlich? Die ist selbstverständlich öffentlich. Also der Haushalt wird in einem öffentlichen Teil auf jeden Fall beschlossen. Und hätten da Anträge von den Kleinen, also von der Linken, von dir und von den Grünen und von der ÖDP auch Chance oder eher nicht? Naja gut, bei uns ist es ja so, wie gesagt, wir haben diese mehr oder weniger 15-15 Situation. Also wir haben die CSU mit ihren 12 Sitzen, die 12 Direktmandate und dann gibt es noch die, die FDP, die ÖDP und eine abgespaltete ex-freie Wählerin. Das ist eigentlich so die eine Seite und auf der anderen Seite stehen die Freien Wähler, die Grünen, die Linken, ich und die SPD und das bilden die anderen 15 und wir 15 treffen uns eigentlich einigermaßen regelmäßig immer wieder, für den Haushalt im Speziellen natürlich auch und wir sprechen da unsere Anträge eigentlich schon immer ab und wir haben im bei den wichtigen Themen sind wir auch meistens derselben Meinung. Das heißt, die Anträge sind so ein Stück weit auch abgesprochen, zum Beispiel für die Bereitstellung von Mitteln für neue Projekte im ambulanten Bereich. Da ist es dann so, dass wir drei Anträge zum Beispiel stellen. Ich stelle zusammen mit dem Uwe Schildbach von den Linken quasi die Maximalstforderung. Die Grünen fordern ein bisschen weniger, die SPD dann nochmal ein bisschen weniger, was wir auf jeden Fall haben wollen. Und insofern sind die Anträge größtenteils schon ein bisschen abgesprochen oder oft doppelt gestellt, weil jede Fraktion hinter dem Ziel steht. Insofern haben die Anträge schon durchaus Chancen. Das heißt, ihr macht es richtig taktisch mit Maximalforderungen und dann mal schauen, was realistisch kommt. Ja, also dieses Jahr sind wir relativ gut aufgestellt. Im letzten Jahr war es ja schon ähnlich. Dadurch, dass wir aber halt mit zu vielen Fraktionen halt doch nicht so eine klar geschlossen auftreten können, wie jetzt die CSU das selbstverständlich macht, ist das verhandlungsmäßig halt nicht ganz so gut gewesen. Aber dieses Jahr bemühen wir uns, dass das auf jeden Fall besser läuft und dass wir dann halt auch gute Kompromisse rausschlagen können. Im letzten Jahr war es eigentlich ein Haushalt, mit dem niemand zufrieden sein konnte, weder die CSU noch wir. Das lief alles ein bisschen ungünstig und bin jetzt eigentlich guter Dinge, dass es dieses Jahr vielleicht besser läuft. Die CSU hat sich auch schon ein bisschen bewegt und im Vorfeld Gespräche mit der SPD gesucht, natürlich nicht mit den anderen Kleinen, aber die SPD wiederum ist ja rückgekoppelt mit uns und bei der mittelfränkischen SPD habe ich jetzt keine Befürchtungen, wie ich es zum Beispiel bei der SPD auf Bundesebene habe. Also da ist noch so ein bisschen ein Ehrgefühl da, um es mal sozusagen. Wobei das ja eigentlich immer so ist, also bei SPD, also ich kenne das ja auch, ich habe ein paar Studentenfreunde, die bei der SPD sind und SPD im Bund und im Land und in der Kommune und sind völlig verschiedene Welten, also ich kann mir das glaube ich gut vorstellen. Ach, jetzt ging gerade meine Taste nicht. Also es wird interessant und der Verteilungsschlüssel, da hatten wir vorhin ja kurz drüber gesprochen, wo die ganzen Städte und Landkreise an den Bezirk abdrücken müssen. Der wurde jetzt neu berechnet und der wird auch irgendwie noch angepasst. Ja, also beim Bezirkshaushalt ist es ja so, der Bezirkshaushalt kriegt halt einmal Gelder von staatlicher Mittel, also vom Land und vom Bund für irgendwelche Sozialleistungen, die wir quasi direkt weitergeben oder die eben halt Aufgaben, die uns delegiert wurden und die dadurch finanziert wurden. Und der andere größere Teil, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwas zwischen 60% und 70% waren das, glaube ich, wird durch eine Umlage finanziert. Das steht halt, ist halt so gesetzlich geregelt, weil wir haben keine eigenen Steuern, der Bezirk. Das heißt, alles, was halt dann untergedeckt ist, kriegen wir durch die Bezirksumlage. Die Bezirksumlage zahlen wiederum die kreisfreien Städte, also wie jetzt Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach, Ansbach und eben die Landkreise. Und bei den Landkreisen ist es wiederum so, dass die ja auch ihre Kreisumlage haben. Das heißt, die holen sich dann auch von ihren Gemeinden wieder und von ihren Kreisstädten. Und so landet es dann alles beim Bezirk. Diese Umlage, die berechnet sich durch die Umlagekraft. Also jeder Landkreis oder jede Stadt hat eine Umlagekraft. Das ist so eine Berechnung, die aus mit verschiedenen Parametern irgendwie einen Wert ergibt. Und dann gibt es durch diese Umlagekraft wird quasi ermittelt, wie viel jetzt welche Gliederung geben kann im Verhältnis zu den anderen. Und dann berechnet der Bezirk halt einen Hebelsatz, der dann halt auch wiederum sagt, wie viel brauche ich denn? Und diese Umlagekraft, die wird jetzt eben seit diesem Jahr neu berechnet. Das wurde eben durch den kommunalen Finanzausgleich in Bayern hat man sich darauf verständigt, dass man diese Umlagekraft jetzt anders berechnet. Da wird unter anderem, glaube ich, die Gewerbesteuer jetzt irgendwie oder die Grundsteuer irgendwie anders mit reingerechnet, sodass es halt manche mehr trifft und manche weniger. Und dadurch steigt die Umlagekraft insgesamt bei allen. Das heißt, der Bezirk kriegt bei gleichem Hebelsatz automatisch halt mehr Geld, weil die Umlagekraft bei allen ein bisschen steigt. Besonders trifft es jetzt in Mittelfranken zum Beispiel Erlangen, da ist die Umlagekraft um, ich glaube, 23% höher. Bei Nürnberg sind es 10%, bei den Landkreisen ein bisschen weniger, so zwischen 7 und 10. Genau, und deswegen kriegen wir jetzt erstmal mehr Geld. Bei dem Haushaltsentwurf war eben das Problem, dass das Ganze noch nicht so lange beschlossen war. Das heißt, im Haushalt hat man immer noch mit den alten Werten gerechnet und dann erst vorher quasi die Info gekriegt oder mehr oder weniger halt die Werte gekriegt für die neue Berechnung, sodass wir im Haushaltsentwurf erstmal eine ordentliche Überdeckung hatten, weil wir halt mit der alten Umlagekraft gerechnet haben. Und dadurch kriegt der Bezirk halt jetzt schon mehr Geld, auch wenn der Hebelsatz gleich bleibt, weil die Umlagekraft steigt. Ist alles ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, ob ich es verständlich ausgedrückt habe. Ich denke schon. Noch eine letzte Frage, bevor wir zu Michael kommen. Also, du sagst, du stellst mit den Linken zusammen den Antrag mit der Maximalforderung. Was für ein Antrag ist es und was geht es? Bin ich noch da? Hat man mich verstanden? Ja. Das war jetzt ein bisschen verwirrend, du hast den Michael angesprochen, aber ich glaube, du hast mich gemeint. Also, achso, nee, ja, ich meinte, bevor wir zu Michael kommen, noch eine Frage an dich. Ah, okay, entschuldige, das habe ich dann irgendwie falsch verstanden. Ja, das ist einer der Kernthemen, die eigentlich jedes Jahr drankommen, und zwar gibt es da diese sogenannten freiwilligen Leistungen des Bezirks an Sozialverbände, Wohlfahrtsverbände im ambulanten Bereich. Also das heißt, der Bezirk fördert halt Wohlfahrtsverbände, die irgendwelche sozialen Dinge tun. Und das sind eben Mittel, die wir jedes Jahr versuchen, ein bisschen aufzustocken, damit da eben neue Maßnahmen auch gefördert werden können. Und das ist auch deswegen notwendig, weil im letzten Bezirkstag, also vor der letzten Wahl, gab es diese Haushaltssperre quasi, sodass da 5 Jahre lang quasi nichts mehr gemacht wurde und dadurch sich halt gewisse, ja, Stau angesammelt hat, und deswegen versuchen wir halt jedes Jahr auch den wieder ein bisschen zu steigern. Es läuft so, dass die Wohlfahrtsverbände Anträge stellen. Das geht dann durch verschiedene Gremien, erstmal bevor es überhaupt zum Bezirk kommt. Also da gibt es so Planungs- und Koordinierungsausschüsse und so weiter, und irgendwann ist es dann eben im Sozialausschuss und im Bezirksausschuss und so weiter. Und jedenfalls fordern wir dafür mehr Geld. Wir haben uns bei der Maximalforderung jetzt eben daran orientiert, welche Anträge wir jetzt für 2016 haben, und haben jetzt einfach die Summe aller Anträge, die da wären, jetzt schon mal genommen und haben das halt jetzt einfach als Maximalforderung gestellt. Das wären 1,22 Millionen. Und die anderen Parteien gehen eben stufenweise ein bisschen runter. Ich weiß jetzt nicht mehr, was unsere Minimalforderung war, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber darum geht es im Wesentlichen. Ja, dann viel Glück dabei. Und jetzt kommen wir zu Michael. Wie läuft's in Nürnberg? Ja, wir haben morgen unsere Haushaltsberatung. Also der Haushalt wurde im September in der ersten Sitzung nach der Sommerpause in Nürnberg traditionell eingebracht, da wird sich aber nicht darüber ausgesprochen, sondern jetzt können halt die Stadträte und Fraktionen haben sich jetzt quasi informieren können und könnten Anträge stellen und morgen wird jetzt darüber beraten. Aber die Ausgangssituation in Nürnberg ist so, dass wir ein Haushaltsvolumen von 1,7 Milliarden haben. Letztes Jahr hatten wir eine Netto-Neuverschuldung von 10 Millionen, da habe ich mich schon drüber aufgeregt. Und der Haushaltsentwurf sieht jetzt eine Netto-Neuverschuldung von 52 Millionen vor. Und das ist natürlich eigentlich oberste Kanone. Und die großen Fraktionen, also SPD und CSU, machen ja in Nürnberg eine GroKoP, also eine große Kooperation. Und wie auch schon gestern in der Zeitung stand, ist eigentlich der Haushalt im Prinzip schon durch. Und das heißt, dass morgen ist eigentlich bloß pro forma Veranstaltungen, dass jeder nochmal seine Haushaltsrede halten kann. Und im Vorfeld wurde eigentlich auch schon Konsens erklärt, dass es keine großen Änderungen geben wird, außer das Kämmereipaket. Also das Kämmereipaket ist quasi, was die Verwaltung von sich aus vorschlägt, was man an dem Haushalt ändern soll. Und die Kleinen, also so die Guten und die linke Liste und die ÖDP, die haben auch Anträge gestellt, um da ihre politische Ausrichtung ein wenig zu machen. Aber ich meine, die fallen alle hinten runter. Und ich habe mir gedacht, also jetzt bei die 52 Millionen mache ich es jetzt ein wenig auf Pirat und sage eigentlich, es ist indiskutabel, deswegen lehne ich den Haushalt ab. Weil halt auch in der Einbringung oder vor Jahren schon erzählt worden ist, naja, wir brauchen halt jetzt, wir laufen auf Investitionen zu und wir brauchen halt ein Alternativkonzept. Und im Sommer hat der Kämmerer noch vorgeschlagen, also wir müssen halt jetzt verschiedene Stellschrauben machen. Das heißt, entweder uns um die Mehreinnahmen kümmern, sprich Steuererhöhung, oder Ausgaben senken, sprich sparen, oder moderate Verschuldung. Und da ist halt im Prinzip nichts passiert. Das wollen sie wahrscheinlich erst nächstes Jahr machen. Und darauf werde ich halt jetzt oben ein wenig rumhacken. Und es ist ja so, wenn du den Haushalt, also ich habe es mir lange überlegt, wie ich mich da verhalten soll. Aber wenn man den Haushalt schon mal kritisiert jetzt, ich denke als Pirat oder muss man das schon mal machen, dann brauche ich jetzt auch keine Änderungsanträge stellen, weil das ist dann eigentlich. Und das andere ist, was halt noch lustig ist, jetzt haben sich ja die Grünen auch geäußert und sagt ja, in Nürnberg alles so schön läuft und sie sind ja auch grundsätzlich mit in der Regierung und sowas und haben sich als auch jetzt die bürgerliche Mitte bezeichnet und ich denke, müssen jetzt die kleinen Scherwing mal auf die Kacke hauen, dass es hier nicht ganz so in der Konsenssoße untergeht. Also kann man sagen, dass durch die Mehrheit von CDU und SPD eine Debatte sich eigentlich erübrigt hat? Ja, das hast du eigentlich, sagen wir so, das hast du, wenn es große Regierungskooperation hast, hast du es eigentlich immer, dass wenn die halt eine satte Mehrheit haben, dass die dann alles durchdrücken. Also das jetzt im Bezirk ist eigentlich eine schöne Ausnahme, dass es da wenn lockerer zugeht. Auf Kommunalebene ist es ja jetzt nicht so schlimm wie im Parlament, sondern da geht es ja um Straßenbahnen und Bushaltestellen und sonst irgendwas, wo es meistens schon eigentlich immer so mit abstimmen kannst. Aber das Problem ist halt, wenn du halt so eine Haushaltslage hast oder was ich auch anmecke, in den Ausschüssen wird immer alles mehr oder weniger durchgewunken, was so von der Verwaltung kommt. Und am Schluss kriegst du dann halt im Gesamthaushalt so die Rechnung präsentiert und das passt halt irgendwie nicht zusammen. Also entweder tust du in den Haushaltsberatungen gescheit debattieren und überlegst dir, was du dir weglassen kannst oder nicht, oder du machst es dann gleich in den Ausschüssen. Aber jetzt so kommentarlos das ganze Zeug immer abzugeben und dann quasi mit die Schulter zu zucken und sagen, okay, wir haben jetzt so hohe Neuverschuldung, müssen wir halt mal schauen, was wir machen, das ist mir im Prinzip übrigens zu wenig. Na, dann schätze ich mal, dass sich das erst ändern wird, wenn es wieder eine neue Wahl in Nürnberg gibt. Oder sehe ich das jetzt zu optimistisch oder pessimistisch vielleicht sogar? Naja, sagen wir so, ganz so schlimm ist es nicht. Also man muss halt als Nichtbeteiligter muss man halt quasi einfach schon rumbohren. Also, und du magst ja, oder um es anderes rumzusagen, Politik läuft eigentlich nicht unbedingt jetzt im Stadtrat ab, sondern du kannst eigentlich auch, also ich denke, die Piraten können viel bewirken, indem sie halt andersrum auch noch viel anlegen würden, indem ich jetzt im Prinzip zur Verwaltung gehe und denen den Haushalt maschinenlesbar aus der Ribbeleihe, dass wir den einmal dann bei Open Haushalt einstellen können und oder so, was ja im Bezirk schon gemacht worden ist. Also ich denke, über sowas geht schon. Man muss nicht unbedingt bis zur nächsten Wahl warten, aber jetzt so groß in den Debatten oder in den Stadtratsgremien da groß was zu bewegen, ist weniger, weil du halt immer so kategorische Mehrheit eigentlich gegen dich hast, außer es ist wirklich so Konsens anderer. Na, dann hoffen wir mal, dass du den Haushalt maschinenlesbar gezogen bekommst. Ich bin dran. Gut, dann haben wir jetzt die Haushalte durch. Gibt es sonst irgendwas Neues, Berichtenswertes vom Stadtrat oder vom Bezirksrat? Ihr könnt ja leider morgen nicht zuschauen, weil wir streamen ja noch nicht. Also das ist noch sowas, aber da beißt man im Prinzip auch im Moment auf Granit. Und bei dir, Daniel? Ja, bei uns ist im Moment alles auf Haushalt getrimmt. Also das ist, sonst gibt es jetzt eigentlich nichts großartig Spannendes. Wir haben natürlich halt, was Dauerthema ist, ist halt der Neubau oder die Erweiterung des Bezirksrathauses. Und ansonsten, ja gut, das könnten wir vielleicht noch ansprechen, was in letzter Zeit ein bisschen in den Medien noch war, ist die Geschichte mit diesem offenen Brief von der Drogenhilfe Mudra aus Nürnberg, die den Bezirk quasi schon auch kritisiert hat, dass zu wenig getan wird und dass es vor allem im Bereich der Substitutionspraxen in Mittelfranken halt eine sehr schlechte oder sehr üble Situation gerade vorherrscht. Das ist gerade noch ein bisschen Thema, was sich auch im Haushalt wieder mit ein paar Anträgen widerspiegelt. Ja, darüber könnte man noch reden. Okay, was steht denn in diesem offenen Brief jetzt genau drin? Also was fordern Sie genau? Naja, also man muss halt wissen, Nürnberg ist, was die Drogentoten angeht, in Deutschland halt immer, also die letzten 2 Jahre, glaube ich, Spitzenplatz gewesen, also Drogentote pro 100.000 Einwohner. Das ist halt ein Problem, das kann man halt auch nur irgendwie als Indikator sehen, wie es halt insgesamt in Mittelfranken ansieht, weil diese Drogentoten ist ja auch immer so eine Sache, wie man jetzt, wer ist jetzt ein Drogentoter? Nur jemand, der an der Überdosis direkt stirbt. Viele sterben ja an Begleiterkrankungen nebenbei ständig. Von daher ist keine feste, verlässliche Zahl, es ist halt ein Indikator mehr, würde ich sagen. Und eine Sache, die man halt machen kann, ist diese Drogensubstitution. Das heißt, dass halt Drogenabhängige beim Arzt quasi Methadon oder irgendwas bekommen. In Bayern ist, glaube ich, nur Methadon erlaubt oder zugelassen. Das ist halt wieder so eine Landesgeschichte. Und da ist es eben so, dass es halt in Nürnberg gibt es eine Praxis, in Fürth gibt es eine, die Ende des Jahres halt noch zumacht. Dann bei den Bezirkskliniken war das so, dass sie, glaube ich, an 2 Standorten ein bisschen was gemacht haben. In Erlangen gibt es gar nichts und es ist halt einfach eine Situation, die äußerst schlecht ist. Und in dem offenen Brief wird halt darauf vor allem eingegangen und dass doch der dringende Handlungsbedarf auch seitens der Politik ist. Und die Bezirkskliniken sich da eben vor allem, aber nicht nur, eben auch engagieren sollten, dass Drogensubstitution angeboten wird. Anderes Thema im Bereich Drogenhilfe ist auch noch die Geschichte mit den Drogenkonsumräumen, wo auch Nürnberg dran ist, die das unbedingt wollen, was aber halt nicht gesetzlich nicht erlaubt ist in Bayern bisher. Da gibt es auch jetzt Anfang Dezember ein Treffen im Rathaus. Das geht aber jetzt wieder in eine andere Richtung, vielleicht sollte man es nicht zu weit streuen. Dann nur eine Frage, warum macht die Klinik oder die Praxis in Fürth zu? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war einfach altersbedingt. Also, wenn ich mich nicht täusche. Das ist natürlich immer schade, wenn man da keinen Nachfolger findet. Das Problem bei der Geschichte halt eben, dass bei dieser Drogensubstitution der Praxisinhaber bzw. der Arzt eben sich immer direkt auch selbst strafbar macht. Wenn da irgendwas schief läuft, dann ist er halt direkt mit dem Betäubungsmittelgesetz in Konflikt und kann dann eben ganz schnell auch mal seine Zulassung verlieren. Also das ist halt extremst, ist halt ein Risiko für die Ärzte, zum einen dieses rechtliche Risiko, dass wenn da irgendwas nicht ordentlich läuft oder mal, keine Ahnung, jemand kommt, jemand anders ausgibt oder was weiß ich was, da gibt es ja sämtliche Sachen, was da schief gehen können. Da ist man halt ganz schnell strafrechtlich in Bedrängnis. Und die andere Geschichte ist eben die, dass wenn es jemand anbietet, dann das komplette andere Geschäft meistens wegbricht, weil das eben halt schlecht in einer Praxis die Substitution gemacht werden kann und gleichzeitig halt noch psychische Erkrankungen irgendwie behandelt werden können. Das ist ein Problem. Deswegen die Praxen, die es gibt, die machen halt jetzt auch nur das. Ja, das sind halt die Probleme, weswegen es halt auch wenig Substitutionsärzte gibt und wenig Ärzte gibt, die sich das halt antun wollen. In Schwaben zum Beispiel beim Bezirk hat man da jetzt auch, ich glaube, so einen Preis oder eine Würdigung dieses Jahr mal gemacht, Substitutionsärzte, dass man das halt auch in öffentlichen ein besseres Bild stellt, dass es halt da nicht irgendwie die Dealer in Weiß sind, dass es halt hier eine Behandlungsmethode ist, mit der man halt auch durchaus relativ viele der Betroffenen erreichen kann, statistisch. Und von daher ist es halt für die Ärzte immer ein großes Risiko und deswegen gibt es da so wenige. Und da sind jetzt eben auch die Bezirkskliniken mitgefordert, an der Situation was zu ändern. Und ich bin ja im Verwaltungsrat der Bezirkskliniken. Insofern kann ich sagen, das ist auf jeden Fall Thema und da tut sich auch was, aber recht viel mehr darf ich im Moment noch nicht sagen, weil das alles halt nicht öffentlich ist. Aber man kann ja mal zur Tagesordnung des nächsten Bezirksausschusses gucken, die bald ist. Da wird dazu dann auch was geben. Ja, dann sind wir ja mal gespannt darauf. So, wir nähern uns so langsam die Marke, die wir uns gesetzt hatten, etwa 39 Minuten, wir haben gesagt, so 3-4 Stunden. Fabian, gibt es noch ein Thema, was du gerne ansprechen möchtest? Irgendwas Neues? Du bist ja auch Student und was sagen denn sozusagen die Studentenkreise? Da sprichst du den völlig Falschen an. ich muss gestehen, ich bin in der Uni eigentlich überhaupt nicht vernetzt. Ich bin voraussichtlich im letzten Semester, ich habe momentan 3 Tage Uni und das ist alles Sprache. Ich lerne momentan Spanisch und Französisch. Ich bin da nicht involviert, ich bin an der Uni zu selten, da kann ich leider nichts mitteilen. Ich wollte, wie ich das Studium angefangen habe, wie ich auch zu den Piraten gekommen bin, aufgrund der Uni bin ich damals zu den Erlanger Piraten gekommen und habe damals mehrmals versucht, eine Hochschulgruppe irgendwie zu installieren, aber mir wurde dann gesagt, dass es irgendwie keinen einzigen studentischen Piraten gibt, außer in Nürnberg den Emil anscheinend und dass das dadurch natürlich ein sehr schwieriges, mögliches Unterfangen wird und irgendwie ist es dann auch ziemlich schnell wieder totgeschlagen worden. Und wie ich dann mitbekommen habe, dass ich ja in Erlangen entsprechend des Wohnsitzes nicht stimmberechtigt bin, bin ich ja dann zu den Fürthern gewechselt. Insofern war dann für mich eigentlich das Thema Piraten und Studium beziehungsweise Universität und Piraten eigentlich dann erledigt. Und jetzt mittlerweile ist es zu spät. Mich hat der Emil auch am Bezirksparteitag darauf angesprochen, aber ja, dem habe ich das Gleiche gesagt. Was mich dennoch momentan treibt oder wieder ja beschäftigt, das ist das Thema Nahe Osten, Terroranschläge, Paris. Ich habe das ja auch in meiner Ankündigungsrede kurz angeschnitten. Aufgrund von meinem Studium, gerade in Politik, aber auch in Geschichte, habe und tue ich immer noch mich sehr beschäftigen mit dem Thema Nahost, Terrorismus, Anschläge etc., Zusammenhänge. Und ich verfolge momentan auch ziemlich interessiert die aktuellen Nachrichten, Meldungen und gerade auch so Meinungen, was auf Facebook da rumläuft. Da ist einiges, was mich sehr bedenklich stimmt und wo mich auch sehr Haare raufen lässt, weil was man da so manchmal liest oder hört oder sieht, das ist schon, ich sag mal, sehr grenzwertig, was Leute fordern oder jetzt wieder denken, gerade auch mit dem Thema Flüchtlinge, wenn man da Reaktionen auch teilweise von Politikern sieht oder Journalisten, das ist schon krass. Und da sehe ich auch gerade uns Piraten, glaube ich, jetzt ganz stark in der Pflicht, sowohl mit dem Thema Überwachungsstaat uns hier klar zu positionieren, als auch mit dem Thema Flüchtlinge uns klar zu positionieren, wobei ich sage, das Thema Flüchtlinge als Piraten ist für uns eines der schlechtesten Themen, die man sich wählen kann, weil das nicht zu unseren Kernthemen oder Kernthemen vielleicht schon, aber nicht zu unseren, wie soll ich sagen, nicht zu den Themen zählt, für die man Piraten wählen würde. Also das ist genauso, wenn die SPD Steuerpolitik machen möchte oder wenn die Linke Wirtschaftspolitik macht. Das zählt vielleicht schon zu den Programmen dazu, und dazu haben die auch eine Meinung, aber deswegen wählt die keiner. Also ja, Michael, du willst was sagen? Ja, ich meine, ich wollte jetzt, es wäre eigentlich die perfekte Überleitung von zur nächsten nächsten Podcast, weil da können wir dann quasi eine Dreiviertelstunde drüber reden, weil da muss ich dir gleich ein Veto geben. Ich denke, die Flüchtlingsdebatte könnte eines unserer, was heißt Kernthemen, doch sein, weil die Flüchtlingsdebatte, wie wir es schon mal irgendwann mal angerissen haben, ist eigentlich schon im Zusammenhang mit Internet und medialen Zugang und Smartphone und Nutzung zu tun. Und wir sind die Einzigen, die einen klaren Standpunkt haben, im Prinzip sagen, radikal macht auf und lasst erst einmal rein. Und ich denke, damit können wir wahrscheinlich nicht bei vielen Punkten, aber ich denke, wir können viele, die einfach auch jetzt Angst haben und gegen den Strom schwimmen, mal denen Ausrufezeichen setzen, dass wir einfach mal radikal andere Meinung haben als dieser ganze andere Senfzeug. Glaube ich nicht, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Glaube ich nicht. Das kann sein, vielleicht mag sein, können wir gerne probieren. Ich denke aber trotzdem, dass ist auch erkennbar an den Facebook- und Twitter-Posts momentan, nach den Anschlägen jetzt schon die Menschen mehr die Frage mehr sich stellen, woher kommt der Terrorismus? Warum bekämpft keiner oder warum macht keiner den IS platt? Beziehungsweise warum gelingt es einfach nicht, den IS platt zu machen? Und woher kommt dieser Terrorismus und wie können wir uns dagegen wehren? Und ich glaube, die Frage drängt sich momentan noch mehr in den Vordergrund. Ich glaube, die wird auch noch wichtiger, denn ich befürchte ganz ernsthaft, dass dieser Anschlag der erste dieser Art war. Ich bin so sehr überrascht gewesen, dass es so lange gedauert hat, bis so eine Art von Anschlag zustande kam. Ich habe damit eigentlich schon viel früher gerechnet. Man weiß natürlich nicht, wie viele geplante solche Anschläge vielleicht schon verhindert wurden. Das weiß man ja immer nicht. Ja, Dennis? Genau, das führt jetzt, glaube ich, zu weit, weil da können wir uns ungefähr 8 Millionen Jahre drüber unterhalten. Ich würde sagen, wir nehmen das mal als Anteaser für den nächsten Podcast. Mal schauen, vielleicht in 14 Tagen, spätestens in einem Monat. Wir wollten nämlich die Frequenz etwas erhöhen auf 14-tägig. Mal schauen, ob wir das jetzt so auch in 14 Tagen schon schaffen. Aber lasst euch da einfach mal überraschen. Eine E-Mail-Adresse für den Podcast gibt es jetzt auch. Der nennt sich einfach podcast@piraten-mfr.de. Wenn ihr Fragen habt, Diskussionsthemen, Feedback, einfach eine E-Mail und dann werden wir es berücksichtigen und schauen, was wir besser machen können oder auch gerne Themen mit aufnehmen. Es gibt auch einen vorläufigen Feed, den ich jetzt nicht auswendig kenne, aber den werde ich dann noch in die Beschreibung mit reinpacken. Der läuft im Moment noch über meine private Seite, aber sobald wir jetzt die neuen Zugangsberechtigungen haben und die Mittelfranken-Webseite einen neuen Unterpunkt gemacht haben, gibt es da direkt einen Feed dafür. Und ich habe eine Umfrage erstellt, wie lange soll der Podcast dauern? Könnt ihr alle einfach mal abstimmen, ob es eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, Stunde oder noch mehr sein soll, je nachdem, wie ihr das gerne hättet. Gut, dann danke ich auf jeden Fall an Fabian für die Teilnahme, an Michael und natürlich an Daniel. Und ich wünsche euch je nachdem noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag, schönes Wochenende und alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss mit Ö.